Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, 5. Kapitel, Vers 7. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Gott segne dieses Wort. Gottes Gnade. In diesem Bibelvers lernen wir aus der Bergpredigt die Seligpreisung unseres Herrn Jesus Christus. Lernen wir über Gottes Gnade, wir lernen, wer Jesus Christus ist, denn Gott ist Mensch geworden. Und wir erfahren, was Barmherzigkeit bedeutet, was sie ausdrückt. Und wenn wir Barmherzigkeit zeigen, sind wir glücklich. Und wir werden auch Barmherzigkeit erfahren. Was bedeutet das eigentlich? Praktisch bedeutet das, wenn wir Gottes Gnade erfahren wollen oder die Barmherzigkeit Gottes ausdrücken wollen, wenn wir eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben, dann zeigen wir anderen Menschen Gnade, Leute, die uns Unrecht tun. Wir beharren nicht auf unserem Recht, sondern wir vergeben anderen Menschen und sind barmherzig. Und das hat viele, viele Vorteile, um nur einige zu nennen. Zum einen lassen wir Gott, Jesus Christus, in unseren Herzen, in und durch uns wirken und zeigen das durch unser Verhalten. Dann ist ein anderer Vorteil auch, dass wir, wenn wir Barmherzigkeit zeigen, nicht die Schwierigkeit haben, dass wir nicht vergeben und dann dieses nicht vergeben können oftmals ja in uns halten und tragen jahrelang, manche Menschen ihr Leben lang. Das wollen wir nicht, und die Bibel und unser Jesus Christus lehrt uns und zeigt uns, dass wir das nicht tun sollen, denn das ist nicht sein Wille für uns. Und letztens wollen wir auch dem Satan, dem Teufel, keine Möglichkeit geben, in und uns zu beeinflussen. Und das tun wir, wenn wir unbarmherzig sind. Da hat dann der Teufel die Möglichkeit, der Satan, uns zu beeinflussen. Und das ist auch nicht Gottes Wille. Und so erfahren wir in dieser Seligpreisung, also die Wichtigkeit der Barmherzigkeit, was uns Herr Jesus Christus lehrt. Und dieses erfahren wir und lernen wir auch nur in der Bibel, innen durch dem, was unser Jesus Christus uns lehrt. Und wir lassen andere Menschen Gottes Gnade erfahren und wir erfahren Gottes Gnade gleichwohl. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, für diese Seligpreisung in der Bergpredigt, von deiner Gnade, deiner Barmherzigkeit. Und wir beten das für alle Menschen, dass alle Menschen zu dir kommen, hier auch ins Matthäus-Evangelium gehen, die Bibel öffnen und das fünfte Kapitel lesen, am besten das ganze Evangelium von Matthäus lesen und in persönlicher Beziehung zu dir wachsen, mit dir, Herr Jesus. Wir danken dir für dein Wort, du bist das Wort. Und beten dieses in deinem geheiligten Namen. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.